WDR 5. Neugier genügt. Da ich nicht mehr an Malerei glaube, dachte ich, es wäre eine gute Idee, Musik, Kunst und Film miteinander zu kombinieren. Daran arbeiten wir gerade. Es könnte wirklich glamourös werden. Welche Art von Musik er einsetzen, wie die Band aussehen sollte, die er suchte, wusste Andy Warhol selbst nicht so genau, als er an jenem Abend des Jahres 1965 dem Café Bizarre einen Besuch abstattete. Aus dem Umfeld seiner Factory hatte er einen Tipp erhalten. Er traf auf eine Band namens The Velvet Underground, die von ihrem Gründer und Frontmann Lou Reed als eine Art Experimentierfeld für unerhörte Klänge und abseitige Songinhalte verstanden wurde. John Cale war ein ausgebildeter Pianist und Violaspieler. Diese Instrumente mit purem Rock'n'Roll zu mischen, schien mir eine interessante Sache, mit der man etwas sehr Eigenes entwickeln konnte. Dann traf ich zufällig in der U-Bahn Sterling Morrison wieder, mit dem ich schon im College zusammengespielt hatte. Wir gründeten zusammen eine Band. Es kam Mo Tucker mit ihrem markanten Stil. Sie stellte die Trommeln hoch und bearbeitete sie im Stehen. Es war fast eine afrikanische Art zu trommeln. She stood the drums up and just bashed in them. It was kind of African kind of drumming. Was mich interessierte, war, Themen einzuführen, die bislang in Pop und Rock nicht behandelt worden waren. Beeinflusst haben mich Schriftsteller wie Bill Burroughs, Allen Ginsberg, Raymond Chandler und Hubert Selby. Ich wollte genau das machen, was sie machten, bloß mit Schlagzeug und Gitarre. Lou Reeds Songs handelten von düsteren Themen wie Heroin, Dealer, Transvestiten, Sadomasochisten und Lederfetischisten, die Blumen des Bösen der New Yorker Straßen. I don't know just where I'm going. But I'm gonna try for the kingdom. If I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same. When I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. Lou Reeds Texte sind nicht autobiografisch, sie sind Fiktion im besten Sinne. Heroin, einer der markantesten Velvet Underground Songs, schrieb er zu einer Zeit, als er noch die Highschool besuchte. Persönliche Erfahrungen mit dem Stoff hatte er zu dieser Zeit nicht, aber eine literarische Vorlage, die ihn inspirierte, Bill Burroughs Roman Naked Lunch. Für Patti Smith, selbst eine von Lyrik und Dichtung geprägte Sängerin, gehört der Song zum Besten, was Amerika an Rockmusik hervorgebracht hat. Heroin is a song and it's a work of art. Heroin ist ein Kunstwerk, für mich einer der perfekten amerikanischen Songs. Er handelt von einem sehr konfliktreichen Thema, das mit so vielen Stigmata behaftet ist. Er handelt von den zutiefst schmerzhaften und destruktiven Seiten, aber auch von dem, was kostbar daran ist. Und das alles in Lou's einfacher, direkter Sprache. And just with, again, Lou's beautiful, simple, direct language. Girls with all your sweet talk, you can't all go take a walk. And I guess I just don't know. And I guess that I just don't know. Andy Warhol gefiel diese schräge Truppe, die er da im Café Bizarre erlebte. Sie entsprach seinen Vorstellungen von Kunst. Stolz verkündete er den Medien: "We're sponsoring a new band. It's called The Velvet Underground." Warhol baute um The Velvet Underground eine Performance, die er The Exploding Plastic Inevitable nannte. An die Bühnenwand projizierte er seine Filme, auf der Bühne agierten neben der Band eine Reihe von Tänzern und in der Saalmitte hing ein Mirrorball, eine verspiegelte, sich drehende Kugel, die später als Disco-Kugel um die Welt ging. Angestrahlt verbreitete sie kreisende Lichtflecke im Saal. In der New Yorker Künstlerszene kam die Show gut an. Eine kurze Tour nach Kalifornien erwies sich dagegen, erzählt Mo Tucker, als Fiasko. 1966 spielten wir mit The Exploding Plastic Inevitable in Kalifornien. Der Eigentümer des Fillmore in San Francisco empfing uns ausgesprochen unfreundlich. Offensichtlich hasste er uns. Wir dachten natürlich, dass wir großartig waren. Aber offenbar dachte das sonst niemand. Wir all thought that we were really great, but obviously no one else did. Teenage Mary said to Uncle Dave, I saw my soul. Must be safe. Gonna take a walk down Union Square. You never know where you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Jim's the death of you. Hey, what to do? Andy Warhol war es, der eine blonde Schönheit ins Gespräch brachte, um die Band ein wenig spektakulärer aussehen zu lassen. Nico. Mit bürgerlichem Namen Christa Päffgen, entfernt verwandt mit der kölschen Brauhausdynastie. Mit 15 sorgte sie als Model in Berlin für Aufsehen, mit 18 galt sie als eine der schönsten Frauen der Pariser Laufstege, mit 20 ging sie eine Liaison mit Alain Delon ein, mit 22 spielte sie in Fellinis La Dolce Vita mehr oder weniger sich selbst. 1965 kam sie nach New York, um Schauspielunterricht zu nehmen. Ich war nur der arme kleine Rock'n'Roller und da war sie, eine Göttin. Wir hatten keine Wahl, wir hätten gehen können oder eine Chanteuse dabei haben können. Der Beschluss der Band war einfach, wir machen es und Lou Reed soll einen Song für sie schreiben. Wir werden immer noch The Velvet Underground sein, warum also nicht? Still be The Velvet Underground, you know, why not? Nico brauchte einen Song. Ich schrieb also einen. Der Titel Femme Fatale stammt allerdings von Andy Warhol. Er sagte nur, oh, wir brauchen eine Femme Fatale. Nico ist eine Femme Fatale. That's what Nico is, Femme Fatale. Because everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks. Andy Warhol war unser Beschützer. Eine Zeit lang dachten die Leute, er sei unser Gitarrist. Ihn als Produzenten zu haben, war ein großer Vorteil. Weil er Andy Warhol war, redete ihm niemand rein. Wir hatten also alle Freiheiten, die Plattenfirma kümmerte sich um nichts. Das Album erschien also genauso, wie wir es eingespielt hatten. Nur weil Andy als Produzent sagte, oh, das ist großartig. Andy als Producer sagte, oh, das ist großartig. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive, I'm waiting for my man, hey white boy, what you doing? Yeah. The Velvet Underground and Nico hieß das Album, das schließlich im Herbst 1967 erschien. Das Cover ziert eine Banane und der Schriftzug Andy Warhol. Von Velvet Underground und Nico ist nichts zu sehen, außer auf der Rückseite des Covers. Nico ist nur auf drei Songs zu hören. Femme Fatale, All Tomorrow's Parties und I'll Be Your Mirror. Eine Art programmatisches Stück, das Lou Reed später selbst noch einmal aufnahm. Es geht darum, dass mehr reflektiert wird, als man sehen will. Manchmal spiegeln wir etwas, was der andere sehen sollte, aber nicht weiß. Es braucht eine gewisse Arroganz, um so etwas zu sagen. Aber die Philosophie meines ganzen Songschreibens ist enthalten in I'll Be Your Mirror. Ich spiegle, was du bist, falls du es selbst nicht weißt. I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Als uns Nico vorgestellt wurde, wusste ich sofort, dass sie für Schlagzeilen gut war. Das war der Moment, als ich in Andy Warhol den Medienmanipulator entdeckte, den Meister von allem. The master of all of them. Let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. John Cale sollte recht behalten mit seiner Einschätzung. Bis heute hält sich das Gerücht, dass die Plattenfirma, bei der Andy Warhol die Band unterbrachte, nur an Nico interessiert war. Die einschlägige Presse reagierte wie erwartet. David Antim bemerkte in Art News: Nico, das makabere Gesicht, erinnert wunderbar an das Memento Mori mit ihrer fabelhaften, totenähnlichen Stimme, die einem entzückenden blonden Schädel entspringt. I'll be your mirror. I'll be your mirror. Die Aufmerksamkeit, die Nico auf sich zog, änderte nichts daran, dass das Album zum Flop geriet. Ein paar 10.000 Stück wurden in den USA verkauft, ein Fiasko in einer Zeit, als Erfolg in Millionenauflagen gemessen wurde. Amerika war nicht bereit für Velvet Underground. In der blühenden Hippie-Szene an der Westküste waren Love and Peace und Bewusstseinserweiterung angesagt. Es war eine fröhliche und verspielte Bewegung, die keinen Sinn hatte für düstere New Yorker Obsessionen. You killed your European son. You spit on those under 21. But now your blue cars are gone. You better sit so long. Hey, hey, bye, bye, bye. Your wallpaper's green. You want to make love to the scene. Your European sun is gone. You better sit so long. Your clouds treat you goodbye. Nur wenige Exemplare von The Velvet Underground and Nico verirrten sich damals nach Europa. Eins geriet per Zufall in die Hände von David Bowie. Unser Bandmanager brachte mir das erste Velvet-Album. Er sagte nur: Andy Warhols Musik ist genauso schlecht wie seine Malerei. Ich hatte so etwas wie diese Platte noch nie gehört. Für mich war sie eine Offenbarung. I'd never heard anything quite like it. It was a revelation to me. Jahre später gelang es David Bowie, den immer noch erfolglosen Lou Reed nach London zu locken, um dort sein zweites Soloalbum einzuspielen. Bowie stellte ihm seine Band zur Verfügung und betätigte sich selbst als Producer. Ich hatte so viele Ideen, aber ich war auch eingeschüchtert von dem Werk, das er schon vorgelegt hatte. Wir sind ja altersmäßig nicht weit auseinander. Aber es schien mir so, dass er schon ein großes Vermächtnis hinterlassen hatte, was auch so war. Ich wollte also unbedingt, dass er ein Album hinlegte, das man nicht vergessen würde. Und Walk on the Wild Side ist ein Klassiker, ein wunderbarer Song. Walk on the Wild Side was a classic, a wonderful song. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Mit dem von Bowie produzierten Album Transformer schaffte Lou Reed endlich den großen Durchbruch. Walk on the Wild Side, ein Song über einige skurrile Gestalten aus Warhol's Factory, entwickelte sich zu einem Hit. Und plötzlich stieg auch das Interesse an Lou Reeds frühen Aufnahmen mit Velvet Underground. In den 70er Jahren verbreiteten sich ihre Platten rund um die Welt. In den 80ern endlich beriefen sich zahllose junge Bands wie etwa Sonic Youth auf Velvet Underground. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Ein Jahr nachdem Nico ihr Gastspiel bei Velvet Underground beendete, erschien ihr Debütalbum Chelsea Girls. Es enthält Songs von Lou Reed, von John Cale, von Bob Dylan, es handelt von Warhol's Factory, aber es klingt wie ein Popalbum. Nico selbst mochte es nicht. Erst mit ihrem zweiten von John Cale produzierten Album The Marble Index gelang es ihr, an die düsteren Visionen von Velvet Underground anzuknüpfen. Jahre später galt dieses Album plötzlich als Ursprung der Gothic-Szene. Es begründete den Status als Kultfigur, den Nico in den 80er Jahren gewann. It's room 506. It's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil. You wonder if she can uncoil. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea Girls. Nikos bekanntester Song ist All Tomorrow's Parties geblieben. Eins der seltsamsten Lieder der Rock'n'Roll-Geschichte, mit zittriger Stimme und harschem deutschen Akzent gesungen. Es ist ein tief trauriges Lied über den Fluch der Schönheit, das wunderbar zu Nico passt. Ein Lied über eine junge Frau, die von Party zu Party hastet, ständig über neue Garderobe nachdenkt, sich zum Clown macht und dabei todunglücklich ist. Nico hat den Song bis zu ihrem Tode immer wieder gern gesungen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.